Wenn schlechte Laune euch wieder befällt, dann hört ein Kessel Braunes. Wenn ihr nicht fühlt, wie das Radio erbebt, habt ihr LKB nicht gehört. Und dann habt ihr umsonst gelebt. Wenn bekannte Melodien gut umgesetzt, dann ist es ein Kessel Braunes. Wenn ihr diesen Tonträger nicht habt, dann könnt ihr auch nicht glücklich sein. Und dann habt ihr umsonst gelebt. Ihr solltet öfters diese Musik hören und niemals Stolz und Ehre verlieren. Wenn euch dieser Klang nicht gefällt, ja, dann habt ihr Pech und spart auch euer verdammtes Geld. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann höre ein Kessel Braunes. Wenn euch diese Art der Musik nicht gefällt, dann geh doch Lego spielen, denn dann hast du umsonst gelebt. Ich will endlich wieder neue Lieder hören, wenn sie manches Gehirn auch verstören. Irgendwann ne goldene EKB in meiner Galerie. Macht euch ruhig ne Sicherheitskopie.